Welt, Zwei feine Stieflein hab ich an, mit wunderweichen Söhlchen dran. Ein Säcklein hab ich hinten auf, husch, trieb ich auf die Treppe hinauf. Und wenn ich in die Stube tritt, die Kinder beten ihr Gebet. Von meinem Sand zwei Körnchen an, strich auf ihre Äugel an. Da schlafen sie die ganze Nacht in Gottes anderer Englein Wacht. Von meinem Sand zwei Körnlein streut ich auf ihre Äugel ein. Der frommen Kinder sagt der Schönheit froher da vorübergehen. Nun risch und rasch mit Sack und Stock nur wieder jetzt die Treppe hinab. Ich kann nicht länger müßig stehen, es wird noch zu gar vielen gehen. Da nickt ihr schon und lacht im Traum und öffnet doch mein Säcklein kaum. Thank you. im Garten durch die Lüfte, hört ich Wandervögel ziehen, das bedeutet Frühlingsdüfte. Unten fängt's schon an zu blühen. Jauchzen möchte ich, möchte weinen, ist mir's doch, als könnt's nicht sein. Alte Wunder wieder scheinen mit dem Mond des Blut herein. Und der Mond die Sterne saget und im Traum rauscht der Hain und die Nacht die Gallen schlaget. Sie ist da. Einen Kuss können wir zu erbieten.